Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf Britannicus und Agrippina. Der Tod des Britannicus und der Tod der Agrippina geben beide den Stoff zu einer reinen Tragödie und vorzüglich der letztere. In dem erstern ist vielleicht noch zu viel von einem stoffartigen Interesse und einem sentimentalischen Mitleid zu fürchten, da der Untergang der Agrippina mehr die tragische Furcht und das tragische Schrecken erregt. Agrippina ist ein Charakter, der nicht stoffartig interessiert, bei dem vielmehr die Kunst das stoffartige, widrige erst überwinden muss. Rührt Agrippina, versteht sich, ohne ihren Charakter abzulegen, so geschieht es lediglich durch die Macht der Poesie und die tragische Kunst. Agrippina erleidet bloß ein verdientes Schicksal, und ihr Untergang durch die Hand ihres Sohns ist ein Triumph der Nemesis. Aber die Gerechtigkeit ihres Falls verbessert nichts an der Tat des Nero. Sie verdient, durch ihren Sohn zu fallen, aber es ist abscheulich, dass Nero sie ermordet. Unser Schrecken wird also hier durch kein weiches Gefühl geschwächt. Wir erschrecken zugleich über den Opferer und über das Opfer. Eine leidende Antigone, Iphigenia, Kassandra, Andromacha geben keine so reine Tragödie ab. Der Tod der Agrippina macht Epoche in dem Charakter des Nero. Hier fühlt er die letzte Scham und die letzten Schauer der Natur. Er überwindet sie und hat nun alle moralische Gefühle überwunden. Er macht Epoche in seinem Charakter, denn solange die Mutter lebte, hatte Nero noch einen Zügel, seine ganze Infamie und Schändlichkeit brach noch nicht ganz aus bei ihrem Leben. Wie sie tot ist, achtet er nichts mehr, und eins der ersten ist, dass er aufs Theater geht. Es kostet dem Nero etwas, seine Mutter umzubringen, nicht etwa aus einem Rest von Liebe, die hat er nie für sie empfunden. Es ist bloß die unvertilgbare Naturstimme, die er Mühe hat, zum Stillschweigen zu bringen. Diese Naturstimme ist so allgemein, es ist ein so ewiges Naturgesetz, dass selbst ein Nero die heftigste Krise ausstehen muss, ehe er es überwindet, und er überwindet es nicht, sondern muss es umgehen. Die Tragödie hält sich also mehr innerhalb des physischen Kreises als des moralischen auf, oder sie behandelt dasjenige moralische, welches eine physische Macht ausübt. Nero scheint noch verbesserlich, solang er seine Mutter nicht getötet hat. Er steht in dem Stück auf einer Grenze, er fühlt noch Scham, er scheut noch etwas Heiliges, es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Aber noch ehe er sie töten lässt, und um sie töten lassen zu können, muss er die Natur ausziehen. Diese kehrt noch einmal zurück, wenn die Tat getan ist, aber ohnmächtig und ohne Folgen. Agrippina hat ein Orakel erhalten, dass ihr Sohn herrschen und sie töten würde. Damals war es ihr nur um ihren Zweck zu tun. Oxidat, dum imperet. Ihre Macht ist gesunken, sie hat ihren Einfluss auf ihn verloren und muss andere statt ihrer ihn beherrschen sehen. dies ist ihr größtes unglück, denn sie hatte ihm die herrschaft mehr verschafft um ihrentwillen als um seinetwillen, aber er ist ihr entschlüpft, weil sie ihre regiersucht nicht zu mäßigen oder zu verbergen verstand. Jetzo büßt sie es teuer durch Verlassenheit und Verachtung. Sie kann diesen Zustand nicht gelassen ertragen. Sie steht zuweilen auf dem Sprung, gegen ihren eignen Sohn zu konspirieren, und zuverlässig würde sie ihm einen Gegner erwecken, wenn sich hoffen ließe, daß sie dadurch etwas gewänne. Aber im Augenblick des gekränkten Stolzes überlegt sie nicht einmal die Folgen. Sie findet eine Befriedigung darin, ihm die Macht zu nehmen, die sie nicht mit ihm teilen soll. Durch diese Gesinnung ist sie ein gefährlicher Charakter, kann wenigstens dem Nero so abgeschildert werden. Sie ist eine nicht verächtliche Gegnerin, Tochter eines Cäsars, Gemahlin eines Imperators und Mutter eines solchen, verbindet sie die höchste weibliche Würde auf ihrem Haupt. Sie hat in Rom einen Anhang, sie besitzt Schätze, ein großes Manizipium. Ferner, sie kann die Rechte des Nero an den Thron des Augustus umstürzen, sobald sie mit Aufopferung ihrer eignen Ehre die Wege bekannt macht, durch die er zum Thron geführt worden, und von ihrer Verzweiflung ist ein solcher Schritt in der Tat zu fürchten. Auch hat sie schon damit gedroht. Sie hat sich fähig gezeigt zu jedem Verbrechen, da sie Ehebruch, Blutschande und Mord schon versuchte. Ein Beweis, wie weit sie aus Rachsucht und blinder Regiersucht zu gehen imstand ist, war Britannicus, den sie anfangs unterdrückte und nachher in Schutz nahm. Am Anfang der Handlung ist Agrippina zurückgesetzt und verlassen. Im Verfolg der Handlung erhält sie noch einmal auf einen Augenblick die Herrschaft über ihren Sohn, der sie schnell darauf dem Tode dahingibt. Ihre Ermordung geschieht zweimal, da sie das erste Mal entrinnt. Abschied des Nero von der Agrippina, ehe sie sich auf das Schiff begibt, wo sie der Tod erwartet. Die eigentliche letzte Gewalttat gegen Agrippina wird schon mehr durch den Drang des Augenblicks als aus Besonnenheit beschlossen. Nero fürchtet ganz ernstlich für sein Leben, besonders da er den großen Zulauf zu der geretteten Augusta erfährt. Der Aberglaube der Römer muss in der Schilderung besonders hervorspringen. Das Nativität stellen lassen ist ein Regal. Es ist ein kapitales Verbrechen, die Magie über die Zukunft zu fragen. Ein geheimes Ereignis zwischen dem Nero und seiner Mutter flößt ihr die Hoffnung ein, dass sie ihn entweder noch herumbringen oder dass er sie doch nicht töten werde. Nichtsdestoweniger nimmt sie die äußersten Vorsichtsmaßregeln gegen einen mörderischen Angriff. Soll Octavia, Neros Gemahlin, in die Handlung verflochten werden? Seneca erscheint nicht zu seinem Vorteil und zeigt einen zweideutigen Charakter. Bohus ist ein fester Charakter, ein Weltmann und Krieger, und steht mit Achtung da zwischen dem Laster und der Tugend. Agrippina macht einen Versuch, die Begierden des Nero zu erregen, soweit dies nämlich ohne Verletzung der tragischen Würde sich darstellen läßt. Es wird, versteht sich, mehr erraten als ausgesprochen. Agrippina beschützt die gute Sache gegen den Nero, wie sie schon bei Britannicus getan hat. Dies gibt Gelegenheit, einen schönen Charakter einzuführen, ohne dem Geist des Ganzen zu widersprechen, denn dieser gestattet nicht, dass das Gute dem Bösen, sondern will, dass Böses dem Bösen entgegenstehe. Agrippina muss in dem Stücke nichts gegen den Nero tun, obgleich sie zu allem fähig wäre. Diesen Grad der Unschuld muss sie ihm gegenüber und in diesem letzten Verhältnis haben. Das erfordert das tragische Gesetz. Sie muss als Mutter gegen den Sohn dastehen. Zwar als eine sehr schuldige Mutter, aber nicht gegen den Sohn schuldig. Nero ist eitel auf seine Talente. Er hat nur kleinliche Neigungen, durchaus nichts Großes oder Edles ist in seiner Natur. Er hat eine gemeine Seele, daher kennt er auch keine Großmut in seiner Rache und alles hasst er, was edel und achtungswürdig ist in Rom. Er ist dabei im höchsten Grad feigherzig, argwöhnisch, leicht aufzuschrecken, schwer zu versöhnen. Er ist habsüchtig, wollüstig, lüderlich.